بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومزل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Wir sind angekommen beim 12. Ders, bei unserer Vortragsreihe, die Geschichten der Propheten, und sind immer noch bei Musa a.s. Und machen da weiter, wo wir aufgehört haben, inshallah. Sura 7, Vers 127. Die führende Schar aus dem Volk Pharaon sagte: Willst du zulassen, dass Musa und sein Volk auf der Erde Unheil stiften und dass er dich und diese und deine Götter verlässt? Er sagte: Wir werden ihre Söhne allesamt töten und nur ihre Frauen am Leben lassen. Wir sind ja Bezwinger über sie. Die führende Schar schaut also nicht nur zu hier, sondern sie gießt auch noch Öl ins Feuer. Und sie töteten die Söhne oder wollten die Söhne allesamt töten und die Frauen am Leben lassen. Warum? Damit sie diese vergewaltigen. Und das sehen wir heutzutage häufig, wie die Feinde Allahs über die muslimischen Länder herfallen und den Muslimen großen Leid zufügen. Und man merkt hier auch, sie sagen: Willst du zulassen, dass Musa und seine Leute Unheil stiften auf der Erde? Ja, die töten die ganzen Söhne, sie versklaven die Kinder Israels und danach kommt ein Gesandter Allahs, der zu Gutem aufruft und sie sagen: Willst du zulassen, dass Musa und sein Volk Unheil auf der Erde stiften? Eine, was für ein Bild sie von der Welt haben. Sura 7, Vers 128 bis 129. Musa sagte zu seinem Volk: Sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft. Gewiss, die Erde gehört Allah. Er gibt sie zum Erbe, wen von seinen Dienern er will. Und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Sie sagten uns ist Leid zugefügt worden, bevor du zu uns kamst, also bevor deine Geburt und nachdem du zu uns gekommen bist. Er sagte: Vielleicht wird euer Herr euren Feind vernichten und euch zu Nachfolgern auf der Erde machen. Und dann schauen, wie ihr handelt. Sura 7, Vers 130. Und wir ergriffen ja schon die Leute Pharaons mit Dürrejahren und Mangel an Früchten, auf das sie bedenken mögen. Das ist das dritte und vierte Zeichen, das wir, Nummer 3 und 4. Von 9. Wir haben ja gesagt, Musa bekam 9 Zeichen. Das erste ist der Stab oder Stock. Das zweite ist seine Hand. Das dritte ist die Dürrejahre. Und das vierte ist der Mangel an Früchten. Taib. Sura 7, Vers 133. Da sandten wir über sie die Überschwemmung. Das ist das fünfte Zeichen. Die Heuschrecken, sechste Zeichen. Die Zecken, siebte Zeichen. Die Frösche, achte Zeichen. Und das Blut, das neunte Zeichen. Als einzeln vorgebrachte Zeichen, aber sie verhielten sich hochmütig und waren ein Volk von Übeltätern. Und Sura 134 bis 135. Als nun die unheilvolle Strafe sie überfiel, sagten sie: O Musa, rufe für uns deinen Herrn an, aufgrund seines Bundes mit dir. Wenn du die unheilvolle Strafe hinwegnimmst, werden wir ganz gewiss glauben und die Kinder Israels ganz gewiss mit dir wegschicken. Als dann die unheilvolle Strafe von ihnen weggenommen wurde, auf eine Frist, die sie erreichen sollten, brachen sie sogleich ihr Wort. Ja, ne, die sind dann zu Musa gegangen haben gesagt, ja, Musa macht Dua bei Allah, dass er die Überschwemmung von uns nimmt. Da machte Musa, und die sagten, wir waren danach gläubig und wir waren die Kinder Israels gehen lassen. Danach, Musa machte Dua, und nachdem Allah dann die Überschwemmung wegnahm, dann fielen sie wieder zurück sozusagen und hielten sich nicht an ihr Wort und brachen ihr Wort. Und dann, nachdem Allah das nächste Zeichen sandte, die Heuschrecken, da geschah dasselbe. Da haben die wieder zu Musa gesagt, bitte deinen Herrn darum, dass er das von uns nimmt. Und dann werden wir Gläubige und werden die Kinder Israels mit dir wegschicken. Da machte Musa ein Dua, Allah akzeptierte dies und nahm die Heuschrecken hinfort. Und sie brachen schon wieder ihr Wort. Und das ging weiter bis, wie wir in der Aya erwähnt haben, diese Zeichen 5 bis 9, das ging bei jedem der Zeichen so. Taib, Sura 43, Vers 51 bis 54. Und Pharaon ließ unter seinem Volk ausrufen. Er sagte, O mein Volk, gehört mir nicht die Herrschaft über Ägypten und auch diese Flüsse, die unter mir strömen? Wollt ihr denn nicht einsichtig sein? Oder bin ich nicht besser als dieser, der verächtlich ist und sich kaum deutlich äußern kann? Ja, er macht sich hier auch lustig über den Sprachfehler von Musa. Und sagt weiter, würden doch Armringe aus Gold auf ihn herabgeworfen oder die Engel mit ihm als Begleitung kommen. Das ist die Denkweise von Pharaon und viele seiner Vor- und Nachgänger. Die sagen, wenn Musa mit so goldenen Armreifen kommen würde, oder wenn er mit Melaika kommen würde, oder wenn er selber ein Engel wäre, und so weiter und so weiter. Das ist die Denkweise von vielen seinesgleichen. Und dann sagt er weiter, er fand sein Volk leicht zu beeinflussen, und da gehorchten sie ihm, gewiss, sie waren ein Volk von Frevlern. Sura 10, Vers 83. Aber es glaubte Musa nur junge Leute aus seinem Volk. Trotz ihrer Furcht vor Pharaon und ihrer führenden Schar davor, dass er sie verfolgen würde. Pharaon war ja überheblich im Land und gehörte wahrlich zu den Maßlosen. Es gibt zwei Aussagen darüber im Tafsir, also über die Jugendlichen oder junge Leute. Die eine Meinung ist, entweder meint es die Jugendlichen von Ben Israel und die Älteren sind ihm nicht gefolgt, oder zweitens, alle von Ben Israel sind ihm gefolgt und einige Jugendliche der Ägypter. Und das sehen wir subhanallah auch in heutiger Zeit. Und auch in den damaligen Zeiten waren es meistens die jungen Leute. Die Sahaba von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waren überwiegend junge Leute. Und die waren auch in jungem Alter schon Gelehrte, die Sahaba. Oder auch die Ashabul Kahf, die Leute der Höhle, in Surah, wie Allah über sie redet oder ihre Geschichte berichtet in Surah 18. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, interessiert, dass bei ihrem Volk die Kinder oder ich sag mal Jugendlichen, die pflegten Ohrringe zu tragen, also die Kinder. Und diese Ashabu Kef hatten immer noch diese Ohrringe, das heißt, die waren sehr jung, vielleicht 13 oder 14 Jahre alt, die Muwahhidin von den Ashabu Kef. Taib, Surah 10, Vers 84 bis 85. Und Musa sagte, O mein Volk, wenn ihr wirklich an Allah glaubt, dann verlasst euch auf ihn, wenn ihr ihm Ergebene seid. Sie sagten, auf Allah verlassen wir uns, unser Herr mache uns nicht zu einer Versuchung für das ungläubige Volk. Taib, die Mufassirin haben dazu einige Ansichten. Was ist gemeint mit Versuchung für das ungerechte Volk? Die erste Ansicht, sie meinte damit, gibt den Kuffar nicht die Möglichkeit, uns aus dem Dien zu entfernen. Oder zweitens, mache uns nicht zum Grund für ihren Kuffer. Ja, weil wir arm sind und schwach sind und so weiter, dass diese Armen und so weiter nicht der Grund für den Kufr der Reichen ist. Nicht, dass die Reichen denken, die folgen nur Arme und das und das und das. Und das war ihre Sorge sozusagen. Taib. Surah 10, Vers 87. Und wir gaben Musa und seinem Bruder ein: Weiset eurem Volk in Ägypten Häuser zu. Ja, er markiert die Häuser von Ben Israel. Und macht eure Häuser zu Gebetsstätten und verrichtet das Gebet und verkündet den Gläubigen frohe Botschaft. So, die Ben Israel hatten hier eine schwierige Zeit und Allah SWT sagte zu Musa, dass er den Ben Israel sagen sollte und verrichtet das Gebet. Warum? Das Gebet zu schweren Zeiten ist eine Ibadah, die dich sehr stützt. Zum Beispiel Rasulullah ist auch überliefert, dass wenn er eine Angelegenheit hatte, die ihn besorgt oder eine schwierige oder er in eine schwierige Lage war, dann pflegte er zu beten. Und ein anderer Hadith, ich glaube, der Wortlaut war so: Qurratu Ayni fi Salah. Der Augentrost ist mir im Gebet gegeben worden. Oder andere Riwaya, wo er zu Bilal sagt: O Bilal, rufe zum Gebet, dass unsere Herzen sich uns beruhigen. Und eine andere Überlieferung, Rasulullah, er sagte: Mir sind drei Dinge in Dunya lieb gemacht worden. Das erste ist Gebet, das zweite sind die Frauen und das dritte ist Parfüm. Und das Gebet davon mochte er am meisten. Also das Gebet. Also wenn wir schwere Zeiten durchleben, dann ist das Gebet die erste, was soll ich sagen, Zufluchtsstätte sozusagen. Und im Sujud, wie uns bekannt ist, ist man Allah SWT am nächsten. Und da, auf die Empfehlung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, soll man dort seine Bittgebete, seine Duas vermehren. Taib, Surah 10, Vers 88 bis 89. Und Musa sagte: Unser Herr, du hast ja Firaun und seiner führenden Schar im diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben. Unser Herr, damit sie andere von deinem Weg in die Irre führen. Unser Herr, lösche ihren Besitz aus und schnüre ihre Herzen fest, sodass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Nach langer Dauer machte Musa, wie wir hier sehen, Dua gegen Firaun. Und dann weiter in der nächsten Ayah, Surah 10, Vers 89. Er sagte: Euer beide Anrufung ist erhört. Warum sagt ihr Allah SWT euer beide, obwohl die Dua nur von Musa a.s. gemacht wurde? Warum? Was sagen die Mufassirun? Also Mufassirun sind Tafsir-Gelehrte, das heißt die Koran-Interpretatoren oder Interpretenten, ich weiß nicht, wie man das sagt. Auf jeden Fall die Koran-Erklärer. Und ja, Musa a.s. machte das Dua und Harun a.s. sagte Amin. Deswegen sagt Allah: Er sagt, euer beide Anrufung ist erhört, so verhaltet euch recht und folgt ja nicht dem Weg derjenigen, die nicht Bescheid wissen. Und wann wurde das Dua akzeptiert? Als, wie wir noch später in der Geschichte sehen werden, inshallah, als Pharao den Tod sozusagen vor seinen Augen sah und dann sagte er: Amen, Birabil Harun aber Musa. Und ich glaube an den Herrn von Harun Musa. Und dieser Glaube von ihm wurde nicht akzeptiert, weil es zu spät war. Taib. Surah 26, Vers 52 bis 60. Und wir gaben Musa die als Offenbarung ein: Zieh bei Nacht mit meinen Dienern fort, ihr werdet ja verfolgt werden. Also deswegen, daher ja die Markierung, damit Musa a.s. sie schnell mitnehmen konnte, weil Pharaon sie nicht gehen lassen wollte, die Ben Israel. Da sandte Pharaon in die Städte Boten, die die Leute versammelten. Diese sind fürwahr nur eine kleine Schar. Dennoch lassen sie uns fürwahr ergrimmen. Aber wir sind alle wahrlich auf der Hut. So ließen wir sie fortziehen von Gärten und Quellen, von Schützen und von trefflicher Stätte, Schätzen und von trefflicher Stätte. So war es. Und wir gaben sie den Kindern Israels zum Erbe. Dann folgten sie ihm bei Sonnenaufgang. Also die Kinder Israels sind bei Nacht weggezogen, am nächsten Tag ist das aufgefallen. Oder danach bei Sonnenaufgang hat Pharaon und seine Schar die Bene Israel angefangen zu verfolgen. Und Pharaon und seine Leute hatten bessere Waffen, bessere Reittiere und so weiter. Und deswegen haben sie am Morgen, holten sie sie am Morgen ein. Und vor dem Bene Israel war das Rote Meer. Und hinter ihnen war die Armee von Pharaon. Und es wird gesagt, an den Seiten waren Berge. Yani sie hatten nicht so eine Ausweichfunktion oder Option. Und in Sura 26, Vers 61 bis 63. Als die beiden Heere einander sahen, sagten die Gefährten Musas, wir werden fürwahr eingeholt. Er sagte, keineswegs, denn mit mir ist mein Herr, er wird mich leiten. Da gaben wir Musa ein, schlag mit deinem Stock aufs Meer. Und es teilte sich und jeder Teil erhob sich wie ein gewaltiger Berg. Also Musa, Harun, Yusha bin Nun, alaihimussalam, und andere waren standhaft. Das Meer spaltete sich in zwei große Berge und Allah machte den Boden trocken, weil er eigentlich schlank sein müsste, weil es ja Wasser dort gewesen, machte er trocken, damit die durchgehen können. Und das sehen wir in Sura 20, Vers 77. Schlage ihnen einen trockenen Weg durch das Meer. Ja, Allah teilte das Meer und nicht der Stock. Aber warum wurde dann der Stock benutzt? Also warum hat Allah SWT zu Musa gesagt, schlag deinen Stock, obwohl der Stock eigentlich nichts machen kann. Und Allah SWT hat das geteilt. Weil du deinen Teil machen musst, selbst wenn es nur das Schlagen mit dem Stock ist, ja, ein Sieg kommt nicht ohne deinen Teil. Ja, wenn du den Sieg Allahs haben willst, dann musst du auch deinen Beitrag dazu leisten, sozusagen. Ist ja eine Lehre für uns. Taib. Und Musa, als er auf der anderen Seite war, schlug er wieder mit dem Stock, damit sich das Meer schließt, aber es schloss sich nicht. Sura 44, Vers 24. Und lass das Meer in Ruhe zurück. Taib, warum? Damit Pharaon nicht kommt. Und Allah sagte aber, Sura 44, Vers 24, gewiss, sie sind eine Herrscher, die ertränkt werden soll. Taib. Als nun Pharaon und seine Leute dort waren und Pharaon die Strafe Allahs sah, sagte er in Sura 10, Vers 90, ich glaube, dass es keinen Gott gibt, außer an den die Kinder Israels glauben, und ich gehöre nun zu den Allah-Ergebenen. Also er sagt, ich bin jetzt ein Muslim. Aber es war zu spät für diese Taube. Allah antwortete, Sura 10, Vers 91 bis 92, aber jetzt erst, wo du dich doch zuvor widersetztest und zu den Unheilstiftern gehörtest, heute wollen wir dich mit deinem Leib erretten, damit du für diejenigen, die nach dir kommen, ein Zeichen seist. Und viele von den Menschen sind gegenüber unseren Zeichen wahrlich unachtsam. Taib. Mir ist auch eine Überlieferung bekannt, dass sogar Jibril al-Islam, als Pharaon sozusagen Taube machen wollte oder den Islam annehmen wollte, hat er Schlamm oder Staub in seinen Mund geschmissen, damit er nicht reden kann. Aus Furcht davor, dass Allah ihm vergebe. So. Allah sagt hier, dass er den Leichnam oder von Pharaon retten wird, damit es ein Zeichen für uns ist. Also ein Zeichen für die Menschen nach ihm. Und das hatte ich auch in einem Vortrag schon erwähnt davor, bei Hud al-Islam, glaube ich, oder Salih al-Islam, ich weiß nicht genau, doch bei Salih al-Islam. Die meisten verstehen diese Ayat nicht. Sie gehen zum Beispiel in ein Museum und sehen eine Leiche von einem Pharao oder so. Und die sehen, wie so richtig so diese Mumie, wie sie erniedrigt ist, wie sie ihre schwarzen Gesichter hat oder so verfaulte Knochen und so weiter. Und anstatt, dass es ihn an die Tyrannei von Pharaon erinnert und an die Strafe erinnert, die Allah subhanahu wa ta'ala solchen Leuten gibt, fängt er an, Fotos zu schießen oder lacht da und macht daraus wie soll ich sagen, eine Show und einen Ausflug sozusagen. Ja, das ist auf keinen Fall der Sinn der Sache. Taib, jetzt wir sind fertig, inshallah, mit der Geschichte von Musa alayhi und Pharaon. Und wir kommen dann in den nächsten Vortrag inshallah zu Musa und Bedi Israel. Aber wir werden inshallah noch eine Person erwähnen. Und das ist Asiya alayhi salam. Asiya alayhi salam war, also sie zog Musa alayhi salam auf und glaubte an ihn und an Allah. Also Asiya alayhi salam war eine Gläubige und sie hat Musa alayhi salam aufgezogen. Sie war die Frau von Pharaon in Sura 66, Vers 11. Und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt, als sie sagte: Mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Warum sagt sie Haus? Ja, sie lebte in einem Palast von Pharaon, voll mit Kuffar. Und sie sagte, und errette mich von Pharaon und seinem Werk. Ja, ne, rette mich vor seinem Kuffar und dem Kuffar. Rasulullah sagte, es gab viele vollkommene Männer, aber es gab nur vier vollkommen, es gab viele vollkommene Männer, aber es gab nur vier vollkommene Frauen. Die eine ist Mariam bint Imran, das ist die Mutter von Isa a.s. Und Allah subhanahu wa ta'ala benannte sogar eine ganze Sura nach ihr. Und danach Asiya a.s., die Frau von Pharaon. Die dritte ist Khadija bin Khuwailid radiallahu anha, die erste Frau von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und die vierte ist Fatima bint Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, also die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und was sehen wir an diesen vier Frauen? Sie alle hatten was mit Anbiya zu tun. Alhamdulillah. Alle von ihnen hatten mit Anbiya zu tun. Zwei davon erzogen Anbiya. Zum Beispiel, also Mariam und Asiya. Also Mariam erzog Isa, ihren Sohn. Asiya erzog Musa a.s., der bei ihrem Palast gelandet ist, im Korb als Baby. Und die andere war die Ehefrau eines Gesandten, also von Muhammad a.s., Khadija. Und die andere war die Tochter eines Propheten, yani von Muhammad a.s. Und es gab noch andere Gläubige in Pharaons Palast, zum Beispiel die Friseurin, die erwähne ich gleich inshallah. Und in Sura 40, Vers 28, ein gläubiger Mann von den Leuten Pharaons, der seinen Glauben verborgen hielt. Und dann geht die Aya weiter. Also es gab noch einen Mann, der auch vom Palast von Pharaon ein Gläubiger, und die Friseurin. Also das mit der Friseurin war so, Rahimullah, sie pflegte das Haar von Pharaons Tochter zu schneiden oder zu kämmen, was Friseure machen. Und danach fiel einmal das Kamm runter oder die Schere. Danach wollte sie es aufheben und sie sagte Bismillah. Und die Tochter sagte dann: Meinst du meinen Vater? Sie sagte: Nein, ich meine deinen Herr und den Herrn von deinem Vater, oder ich meinte Allah, sagte sie. Dann ging die Tochter zu Pharaon und sie fragte ihn. Und er fragte sie nach dem Gott. Bin ich nicht dein Gott? Also so sinngemäß, was ich noch in meinen Erinnerungen habe. Und sie sagte: mein Gott ist Allah, dein Herr und mein Herr. Und der Herr von allen sozusagen. Und danach bereitete Pharaon so ein kochendes Öltopf vor. Und dann schmiss er, glaube ich, sogar ihre Kinder rein. Und dann schmiss er sie auch in diese kochenden Öltopf rein.